Grammatik, Seite 104. Mitternacht. Meia-noite. Halbe Stunde. Meia-ora. Weniger, bei der Uhrzeit vor. Menos. Grammatik, Seite 105. 5 Uhr morgens. 5 da manhã. 4 Uhr nachmittags. 4 da tarde. 9 Uhr abends. 9 da noite. Schließen. Fechar. 8. Ankommen. Chegar. Zu Mittagessen. Almoçar.